es geht einmal vorüber. Alles muss einmal vergehen. Was man festhält, wird verwelken. Was uns einmal kostbar schien. Doch mein Weg, er führt nach oben, zu der Stadt, die Gott erbaut. Schaut. Diese Welt kennt nur Enttäuschung, raubt dir noch das letzte Stück. Was bleibt denn vom Leben? Was zerbricht dein Glück? Ja, mein Weg führt nach oben, zu der Stadt, die Gott erbaut, wo die Blumen nie verwelken, wo man Herrlichkeit nur schaut.